Kundgabe 4382. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.07.1948. Ziel des Menschen: Liebe zu Gott. Gegenliebe. Es ist ein hohes Ziel, das euch Menschen gesetzt ist, als Krönung eures Erdenlebens, dass ihr des Vaters Liebe euch gewinnet, das heißt, dass ihr sie spüret, dass sie euch durchflutet mit aller Kraft und euch zu seligen Geschöpfen macht. Dieses Ziel zu erreichen ist eure Lebensaufgabe, denn ihr selbst müsstet in einen Zustand eingehen, der euch der Liebe Gottes würdig macht, wenngleich seine Liebe allen seinen Geschöpfen gehört und nimmermehr endet. So kann er sie euch doch erst dann zuwenden, so ihr die Bedingungen erfüllet, die ein Überströmen der Liebe Gottes zulassen. Ihr müsstet euch herrichten zu Gefäßen, die Gottes Vaterliebe in sich aufnehmen können. Ihr müsstet euch gestalten zu Wesen, die, als selbst zur Liebe geworden, sich mit der ewigen Liebe vereinigen können. Ihr müsstet euch wandeln zu Geschöpfen, die ihre Urbeschaffenheit wieder annehmen. Wesen voller Liebe und Kraft, Licht und Weisheit. Diese Wesen sind aus Gottes Liebekraft hervorgegangen, und ihnen gehört seine Vaterliebe bis in alle Ewigkeit. Auswirken kann sich die Liebe Gottes aber nur in voller Erwiderung, denn Liebe, die einseitig ist, wird nie beglücken, sondern ständig werben um Gegenliebe. Gott wird nicht eher ruhen, bis ihm von Seiten seiner Geschöpfe Liebe geschenkt wird. Dann erst kann seine Liebekraft wirksam werden an den Menschen. Dann erst hat sich der Mensch das Schönste gewonnen, die Vaterliebe, die ständig gibt und ständig beglückt. Wer sein Ziel erreichet auf Erden, dass er sich gestaltet zu einem Aufnahmegefäß, das den Ausfluss göttlicher Liebe in sich birgt, der ist erfüllt von seinem Geist, der als Liebekraft nun wirket im Menschen. Die Liebeausstrahlung Gottes nimmt Form an in seinem Wort, das durch seinen Geist den Menschen vermittelt wird, die sich durch ein Liebeleben der Liebe Gottes würdig machen. Also ist das höchste Ziel auf Erden, den Zustand zu erreichen, das göttliche Wort vernehmen zu können. Es ist dies der Beweis, dass Gottes Liebe den Menschen umfängt, dass er sie zum Ausdruck bringt in seinem Wort und dass also jeder Empfänger des göttlichen Wortes sich auch seine Liebe erworben hat, also das Ziel auf Erden erreicht ist, das ihm gesetzt wurde, und dass er nun als Lichtwesen auf Erden schon wirken und bei seinem Ableben ins geistige Reich eingehen kann, wie es seine Bestimmung ist. Amen.